Aufgabe 18. Guten Tag, Latin Union, Bodenbach. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte Geld nach Mexiko schicken und wollte mich genauer darüber informieren. Nach Mexiko? Ja, das geht. Was möchten Sie da genau wissen? Also, ich habe eigentlich erstmal zwei Fragen. Die erste ist, wie lange dauert so eine Geldüberweisung? Es ist nämlich dringend. Und ich würde außerdem gerne wissen, wie viel Geld ich maximal überweisen kann. Gibt es da eine Obergrenze? Nun, der Geldtransfer geht bei Latin Union blitzschnell. Das Geld ist in dem Zielland sofort verfügbar. Es kommt natürlich auch darauf an, wie Sie das Geld überweisen möchten. Soll es auf einem Konto bei einer Bank in Mexiko ankommen oder soll es in einer unserer Filialen dort abgeholt werden? Leider hat meine Schwester derzeit kein eigenes Bankkonto. Dann wäre das ja kein Problem. Also geht's nur über eine ihrer Filialen. In welcher Stadt lebt Ihre Schwester? Meine Schwester lebt in der Hauptstadt, in Mexiko-Stadt, direkt im Zentrum, in der Avenida. Sehr gut. Dort befindet sich unsere Hauptfiliale auf der Diagonal 23a. Und zu Ihrer Frage nach dem maximalen Betrag, so, Sie können bis 5.000 Euro nach Mexiko schicken, ohne dies dort anmelden zu müssen. Wie bitte? 5.000 Euro? Das ist ja eine hohe Summe. An so viel hatte ich gar nicht gedacht. Ich wollte ihr 800 Euro schicken. Sie braucht das Geld ganz dringend. Wie hoch wären denn da die Gebühren? Also bei Beträgen unter 1.000 Euro berechnen wir eine Gebühr von 3%. Dann müssten Sie also, Moment, ja, Sie müssten dann 824 Euro einzahlen. Und Ihre Schwester könnte dann sofort über das Geld verfügen. Der Betrag würde dann natürlich in Pesos ausgezahlt werden. Ihre Schwester müsste persönlich in unsere Filiale kommen und sich dort ausweisen. Wunderbar, das ist ja billiger, als ich gedacht habe. Ach ja, Moment, und wie ist das mit dem Wechselkurs? Auf Ihrer Website steht, Sie berechnen nach dem aktuellen Tageskurs. Ist das richtig? Ja, das stimmt so. Bei der Umrechnung wird jede Kursänderung sofort berücksichtigt. Sehr gut, dann muss ich noch wissen, ob ich bei Ihnen ein Konto eröffnen muss oder ob ich das Geld einfach nur bar einzahlen kann. Und wo sind Ihre Filialen in Düsseldorf? Es ist selbstverständlich möglich, das Geld in jeder unserer Filialen bar einzuzahlen. In Düsseldorf finden Sie uns auf der Linde 45.